Quak, quak, quak. Was sind denn das für Tiere, die da im Teich sitzen und laut vor sich hinquaken? Richtig, das sind ja die Fröschelein. Quak, quak. Wir Fröschelein, wir sind ein lustiger Chor. Wir haben ja kein Schwänzchen und kein Ohr. Quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak. Und kommt der Storch, und kommt der Storch, dann hüpfen wir ins Moor und singen dann viel leiser als zuvor. Quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak. Kommen wir wieder vor und singen dann viel lauter als zuvor.